Die Zeitung Rodong Sinmun vom 30. Juli veröffentlichte einen Leitartikel mit dem Titel »Die koreanischen Frauen sollen die Geschichte und Tradition des Patriotismus und der Treue weiter glorifizieren«. Darin wurde unterstrichen, vor 70 Jahren habe Präsident Kim Il-sung zum ersten Mal in der koreanischen Geschichte das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau proklamiert. Es sei ein nationalhistorisches großes Ereignis, das in der Stellung und Rolle der koreanischen Frauen eine revolutionäre Wende mit sich gebracht habe und ein politisches Ereignis, das in der Geschichte der Frauenbewegung der Menschheit bleibende Wirkung habe. Die koreanischen Frauen sollten im festen Zusammenschluss um den Genossen Kim Jong-un im heutigen sinnvollen Einsatz für den Aufbau des starken sozialistischen Staates ihren hohen revolutionären Geist und unbeugsamen Mut vor aller Welt demonstrieren, so im Leitartikel.